Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung brachten jüngst ausländische Zeitungen die Beiträge. Die ägyptische Zeitung Al-Akhbar al-Masai veröffentlichte einen Beitrag unter dem Titel Kim Il-sung und die glänzende Geschichte. Die pakistanische Zeitung Quetta Daily Independent würdigte die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, der die Idee über die Verwirklichung der Souveränität in der Welt begründet und die Völker verschiedener Länder in ihrem Kampf für die nationale Befreiung der Kolonie und für den Aufbau einer neuen Gesellschaft materiell und moralisch aktiv unterstützt hatte. Die bangladeschische Zeitung Daily Nowroz und die kuwaitische Kuwait Times lobpriesen in ihren Artikeln das heilige revolutionäre Leben, die Verdienste und die edlen Charakterzüge von Kim Il-sung, der mit der hervorragenden Idee und Theorie und durch die große revolutionäre Praxis für Heimat, Volk, Epoche und Geschichte einen großen Beitrag geleistet hatte. Die iranische Zeitung Iran News und die indischen New Delhi Times und Indian End World Event schätzten in ihren Beiträgen das heilige revolutionäre Leben von Kim Il-sung und seine unsterblichen Verdienste hoch.